Ich trete nirgends auf, ich trete die Kiefer von Sluts und steck keinen Joint, sondern Wiz Khalifa in Brand. Euer Beatgeschmack ist schwuler als die Hosen, die ihr anhabt. Ihr seid moderne MCs, also hodenlose Punker. Du machst Promo für dein Tape, also machst du dich zum Affen. Deine Crew greifst du den Mic, Nutte, ich greifst du den Waffen. Stotter über Trappies, Spaß, weil's halt gerade in ist. Du rappst über Muskeln und ich schlage Bitches. Bei seinen Texten frag ich mich, warum du Trottel denn Rap hast. Ich schreib dir Wackness auf die Stirn und dir geht's wie deinem Textblatt. Vergib, du schwimmst mit dem Strom, also geh mal besser. Yo, du steppst im Kleid auf die Stage. Und raps für Emanzipation. Ey, du wirfst dir paar Pillen, ziehst an ne Line, gehst in die Disco und bläst dir dem ein. Oh yeah, ich rap, um dir Fotze aufs Maul zu hauen. Ich reiß Köpfe ab und du zupfst deine Augenbrauen. Dein Label gibt nen Scheiß auf dich und dein Tape. Das einzig Wichtige ist, du verkaufst paar CDs. Dein Label macht Promo, du schwuler Spaß. Doch wer ein Label braucht, wird in der Booth geklatscht. Dein Label gibt nen Scheiß auf dich und dein Tape. Das einzig Wichtige ist, du verkaufst paar CDs. Dein Label macht Promo, du schwuler Spaß. Doch wer ein Label braucht, wird in der Booth geklatscht. 1000 Rechtschreibfehler machen euch Faggots nicht lustig. Du ziehst ne Line, toll, ich führ dein Leben in Schlussstrich. Bei mir sammelst du, Bitch, keine Sympathiepunkte. Ich bin Rapper, du nur eine Synthie-Beat-Tunte. Du greifst im Sings am Mic und rappst, ich filme den Dreck. Lad das Ganze dann auf YouTube hoch mit dem Titel Hurensohn. Schwule Rapper wie du gehen raven. Du verbrennst Weed und ich Diskotheken. Rapper wie ich hauen einfach jedem aufs Maul. Rapper wie du tauchen im VBT-Trailer auf. Ich nutz deine Scheiße CD als Kreissägenblatt, denn in deinen Tracks zeigst du, dass du tight reden kannst. Aber nicht rappen, yo. Ho, du blickst in den Waffenlauf. Du hast Wackness im Blut und HIV hast du auch. Yeah, du willst sein wie dein Lieblingsrapper. Spaß, doch bist schwul, also hast du es geschafft. Dein Label gibt nen Scheiß auf dich und dein Tape. Das einzig Wichtige ist, du verkaufst paar CDs. Dein Label macht Promo, du schwuler Spaß. Doch wer ein Label braucht, wird in der Booth geklatscht. Dein Label gibt nen Scheiß auf dich und dein Tape. Das einzig Wichtige ist, du verkaufst paar CDs, dein Label macht Promo, du schwuler Spaß. Doch wer ein Label braucht, wird in der Booth geklatscht.